Funkkolleg Musikgeschichte. Zweiundzwanzigste Kollegstunde, Debussy und das Französische in der Musik. Autorin Dr. Renate Groth. Sie mögen verwundert sein, als Anfang der heutigen Sendung einen Ausschnitt aus einem Werk gehört zu haben, das, wie Sie sicher erkannt haben, weder von Claude Debussy stammt, noch überhaupt französisch ist. Es handelte sich um den Beginn des Tannhäuser-Vorspiels von Richard Wagner. Die Oper Tannhäuser erlebte 1861 in Paris drei Aufführungen, die in die Annalen der Musikgeschichte eingingen, weil sie mit einem beispiellosen Skandal endeten. Mit einem jener merkwürdigen Skandale allerdings, die zum Ausgangspunkt späteren Erfolgs wurden. Wenn Claude Debussy rund 40 Jahre später an seine komponierenden Zeitgenossen appelliert, neue Wege jenseits von Wagner und nicht in dessen Nachfolge zu suchen, sich von Wagner nicht ins Schlepptau nehmen zu lassen, so heißt das nichts anderes, als dass in der Zwischenzeit die anfängliche Wagner-Ablehnung, von der sich allerdings berühmte Persönlichkeiten wie beispielsweise der Dichter Charles Baudelaire distanzierten, in ihr Gegenteil umgeschlagen war. Langsam und zunächst eher unterschwellig hatte sich beim Musikpublikum wie bei den Komponisten eine Hinwendung zu Wagner vollzogen, die insbesondere in den letzten 15 Jahren des 19. Jahrhunderts ein solches Ausmaß annahm, dass Bezeichnungen wie Wagnerismus, Wagnermanie, Wagnerkult keine zu großen Worte, keine journalistischen Übertreibungen waren. 1893 pries der Komponist Ernest Reyer in einem Musikfeuilleton den, wie er sagte, Anbruch des wagnerischen Zeitalters. Und er schloss mit den emphatischen Worten: Was uns zu tun bleibt, ist, nach einem letzten schmerzlichen Blick zurück auf die Vergangenheit, die Zukunft zu grüßen und in Demut niederzufallen. Auch Debussy träumte von einer neuen Zukunft der Musik. Doch sah er die musikgeschichtliche Konstellation unter gleichsam umgekehrten Vorzeichen. Der Blick auf die Vergangenheit, auf die Tradition, bedeutete ihm keinen Abschied nehmen. Und er trat der Ansicht, Vergangenheit und Tradition müssten um der Zukunft willen geopfert werden, eine Ansicht, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts von vielen Franzosen geteilt wurde, mit Entschiedenheit entgegen. Und was die musikalische Zukunft anbelangte, die er erstrebte, so bezweifelte er grundsätzlich die Wagner zugeschriebene Rolle als eines Vermittlers und Wegbereiters. Er schrieb 1913: Ein grundlegender Irrtum liegt darin, dass man Wagner als einen offenen Weg in die Zukunft betrachtete, statt in ihm den genialen Abschluss einer Epoche zu sehen. Mit Verachtung blickte er deshalb auf diejenigen seiner komponierenden Kollegen, die der Illusion einer Zukunftsbedeutung Wagners für die europäische, also auch die französische Musik verfallen waren, die sich ihm durch Nachahmung angeschlossen und nicht verstanden hatten, dass fundamentale Wesensverschiedenheiten zwischen der französischen und der deutschen Kultur es verhinderten, das germanische Idiom Wagners der französischen Musik einzuschmelzen. Und mit beißender Ironie kommentiert er jene Kompositionen, in denen die Abhängigkeit von Wagner unüberhörbar war. Ich muss sagen, es gibt nichts Traurigeres als die neuwagnerische Schule, bei der der französische Genius sich in Nachahmungen von gestiefelten Botanen und samtbejackten Tristanen verlor. Der Begriff französisch findet sich in Debussys Musikfeuilletons, die er zwischen 1901 und 1916 schrieb, mit auffälliger Häufigkeit. Französische Musik, französische Tradition, französischer Geist, französischer Genius. Und diese immer wiederkehrenden Formeln machen deutlich, dass dem Begriff ein Programm zugrunde lag. in dem sich Kritik am Zustand der Musik, wie sie zu jener Zeit war, und ein Appell, wie die Musik sein sollte, miteinander verschränkten. Das Thema französische Musik war allerdings zur Zeit Debussys, also zu Beginn unseres Jahrhunderts, nicht neu in Frankreich. Überblickt man die Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, so zeigt sich, dass Debussy mit seiner auffälligen Akzentuierung des Französischen eine Denktradition fortsetzte, die sich im letzten Jahrhundertdrittel formiert hatte. Ein nicht geringer Teil der Diskussionen, Querelen, Polemiken und Kontroversen, die das Musikleben jener Zeit bestimmten, kreisten um diesen Gedanken, dessen Kern die Idee einer eigenständigen französischen Musik war. Um zu verstehen, auf welchem geschichtlichen Hintergrund dieser Gedanke entstand, muss man das französische Musikleben des ausgehenden 19. Jahrhunderts ein wenig genauer betrachten. Denn es weist eine Reihe von Besonderheiten auf, die es sehr deutlich beispielsweise vom deutschen Musikleben unterscheiden. Einer der großen Komponisten jener Zeit, Camille Saint-Saëns, schildert in einem Musikfeuilleton anschaulich, wie sich die französische Musiklandschaft in den Jahren um 1865 für einen jungen Komponisten darstellte. Es ist noch nicht lange her, 15 Jahre vielleicht, da besaß ein französischer Komponist, der die Kühnheit hatte, sich auf das Gebiet der Instrumentalmusik zu wagen, kein anderes Mittel, seine Werke aufführen zu lassen, als dass er selbst ein Konzert gab und seine Freunde und die Kritik dazu einlud. An das Publikum, das eigentliche Publikum, war nicht zu denken. Der Name eines französischen Komponisten, noch dazu eines Lebenden, genügte, um alle Welt zu verscheuchen. Die Gesellschaften für Kammermusik, die so zahlreich blühten und gediehen, nahmen überhaupt nur solche glänzenden Namen wie Beethoven, Mozart, Haydn und Mendelssohn in ihre Programme auf, einige Male auch Schumann, um einen Beweis für ihren Wagemut zu erbringen. Dass man in den Aufführungen von Padeloup auf einfache Weise und zu niedrigem Preise das Repertoire der Konzerte des Konservatoriums kennenlernen konnte, die bislang nur einigen Auserwählten vorbehalten gewesen waren, bildete zweifellos für die Menge den Anreiz der Concert Populaire mit ihrer klassischen Musik. Man setzte an die Spitze der Plakate Beethoven, Mozart, Weber, Mendelssohn oder etwas Ähnliches. Einmal nun auf dieses Gebiet festgelegt, wurde es für Padeloup schwierig, hiervon abzugehen, denn das Publikum bleibt konservativ, ist es einmal in eine Richtung geleitet worden. Man erinnere sich an die hemmungslosen Entrüstungsstürme in dem riesigen Saal des Cirque, hervorgerufen durch das bloße Erscheinen der furchterregenden Namen von Schumann und Richard Wagner. Das Publikum war gekommen, um klassischer Musik zu lauschen. Es brauchte klassische Musik und nichts anderes. Der Anteil, der der französischen Schule zukam, war lächerlich gering. Eine Sinfonie von Gouvy, ein paar Stücke von Gounod, ein, zwei Sachen von Berlioz, die Ouvertüre der Stummen. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, so war das alles, was das französische Repertoire der Concert Populaire ausmachte. Was die Jungen anbetrifft, so empfing sie Padeloup in seiner gut bekannten Direktheit mit den Worten: Macht Beethovensche Sinfonien und ich werde sie spielen. Mit wenigen Strichen wird hier das Bild einer Zeit umrissen, die im Rückblick oft als Tiefpunkt in der französischen Musikgeschichte, als Erstarrung und Verfall in Routine charakterisiert worden ist. Romain Rolland sollte später von einer seltsamen und kaum verständlichen musikalischen Armut sprechen, die um jene Zeit geherrscht habe, und von der vollständigsten, die Musik gänzlich niederdrückenden Apathie. Es lohnt, den zitierten Passus von Saint-Saëns genau zu lesen, da er wie in einem Brennspiegel charakteristische Eigenheiten des französischen Musiklebens zusammenfasst. Zum Ersten. Saint-Saëns spricht davon, dass es Kühnheit bedeutet habe, Instrumentalmusik zu schreiben. Dahinter steht die Erfahrung, dass es die Oper war, die in Paris als Inbegriff des Musiklebens, ja, der Musik selbst galt. Es gab in Paris unter einer Vielzahl musikalischer Aufführungsstätten die beiden großen Institutionen Opera und Opera Comique, deren Vorstellungen grundsätzlich als die offiziellen und repräsentativen Ereignisse des Musiklebens angesehen wurden. Die Opera war weitgehend von Nicht-Franzosen beherrscht. Von dem aus Deutschland stammenden Giacomo Meyerbeer, dessen Werke angefangen bei Robert der Teufel über die Hugenotten, der Prophet, bis hin zu seiner letzten Oper, die Afrikanerin, sämtlich Repertoirestücke waren. Und den Italienern Gioachino Rossini und Gaetano Donizetti, deren Opern, insbesondere Wilhelm Tell, La Favorite und Lucia di Lammermoor ein ums andere Mal gespielt wurden. Aufführungen von französischen Komponisten gab es selten. Uraufführungen gar jüngerer Komponisten so gut wie nie. Etwas wie eine nationale Tradition gab es dagegen im zweiten großen Pariser Opernhaus, der Opéra Comique, bei der die Opern von François-Adrien Boieldieu und vor allem von Daniel-François Espriaubert, der als der französische Komponist par excellence galt, im Mittelpunkt des Spielplans standen. Doch wurden hier auch jüngere Komponisten aufgeführt, auch solche, deren Werke nicht der Gattung der komischen Oper angehörten, wie zum Beispiel die Oper Werther von Jules Massenet und Pélias et Mélisande von Claude Debussy. Saint-Saëns weiß zum Zweiten, mit seiner Bemerkung über die Kühnheit, Instrumentalwerke zu schreiben, auf die eigentümliche Unterschätzung hin, der die Instrumentalmusik in Paris ausgesetzt war. Nicht, dass es an Gelegenheiten, Orchester- und Kammermusik zu hören, gefehlt hätte. Es gab eine ganze Anzahl von Konzert- und Kammermusikvereinigungen. Doch waren musikalische Aktivitäten dieser Art im Grunde nicht repräsentativ für das Musikleben, sondern bereicherten es nur am Rande. Der französische Komponist von Instrumentalmusik setzte sich einem dreifachen Risiko aus. Erstens erfuhr er ein geringeres Maß an Interesse oder Anerkennung als ein Opernkomponist. Zweitens waren die Möglichkeiten, aufgeführt zu werden, noch beschränkter als auf dem Opernsektor. Drittens waren die Konzertprogramme fast völlig von der deutschen klassisch-romantischen Musik beherrscht. In den Konzertreihen dominierten in wechselnder Reihenfolge die sogenannten großen Fünf: Beethoven, Mozart, Haydn, Weber, Mendelssohn. Französische Komponisten, noch dazu lebende, wie ein Kritiker schrieb, tauchten nur äußerst selten in den Programmen auf. Drittens spricht Saint-Saëns vom Publikum, einem Durchschnittspublikum, das musikalische Aufführungen primär als gesellschaftliche, weniger als künstlerische Ereignisse ansah und von Musik überhaupt wenig verstand. Von einem Publikum auch, das ausländische Musik und hier auch Orchester- und Kammermusik gutierte, sich ihr wie einer Mode hingab, der es unter allen Umständen zu folgen galt. Einem Publikum schließlich, das sich für französische junge Komponisten, besonders wenn sie keine Opernkomponisten waren, nicht interessierte und neue Werke mit Entrüstung zurückwies. Innerhalb der vielfältigen Versuche, die der Schaffung einer eigenständigen französischen Musik galten, lassen sich grob gesagt drei Stadien unterscheiden. Zunächst ging es gleichsam um eine Reform im Innern, um den Versuch, verkrustete Traditionen aufzubrechen, gegen eine lähmende Routine anzukämpfen, Raum für die Entfaltung neuer eigener Kräfte zu gewinnen. Dieser Schritt schloss notwendigerweise organisatorische Überlegungen ein, die auf die Frage hinausliefen, wie und auf welche Weise Raum für französische Musik geschaffen werden konnte. In der zweiten Phase drängten sich Überlegungen in den Vordergrund, die die Musik im engeren Sinne betrafen. Der starke Einfluss deutscher Musik, vor allem der Wagners, führte gegen Ende des Jahrhunderts bei einer Reihe von Komponisten zu unverkennbaren Abwehrreaktionen. Sie mündeten in dem Versuch, Französisches durch das Abstreifen aller deutschen Einflüsse freizulegen, die man als dem französischen Geist entgegengesetzt empfand. Die französische Musik definierte sich in dieser Phase gleichsam negativ durch ein Weg von Wagner, Restons Français. Der dritte Schritt schließlich bestand darin, eigene, das heißt nationale Vorbilder zu finden, die in konkretem oder idealem Sinn als richtungweisend gelten konnten. Hier erfolgte mit der besonders von Debussy geforderten Rückbesinnung auf die Musik des 18. Jahrhunderts der Versuch, an die echte, die modellhafte französische Tradition anzuknüpfen. Ein Versuch, der keinen melancholisch gefärbten Rückblick, keinen Eskapismus bedeutete, sondern eine Orientierung an musikalischen Qualitäten war, die über die Zeiten hinweg ihre normative Bedeutung nicht verloren hatten. 1871 wurde in Paris die Société Nationale de Musique gegründet. Hinter dem Titel Nationale Musikgesellschaft verbarg sich eine Gesellschaft für neue Musik. Und ihre Devise Ars Gallica, gallische Kunst, sagte unmissverständlich, dass es ihr um neue französische Musik ging. Die Idee, den vom offiziellen Musikleben ignorierten Komponisten ein eigenes Forum zu schaffen, genauer Das Forum zu schaffen, das ihnen bis dahin gefehlt hatte, stammte von dem Komponisten Camille Saint-Saëns und von Romain Bussin, einem Gesangsprofessor des Pariser Konservatoire. Dass die Bedeutung dieser Gründung und ihr programmatischer Appell sofort verstanden wurde, dafür spricht, dass die Société Nationale schon kurz nach ihrer Gründung rund 150 Mitglieder zählte, darunter nahezu die gesamte jüngere Komponistengeneration. Zu den Grundsätzen der Société gehörte, nur Werke lebender französischer Komponisten aufzuführen. Ein deutliches Zeichen, dass hier eine eindeutige Position gegen den herrschenden Musikbetrieb bezogen wurde, gegen das Übergewicht deutscher Musik vor allem. Mit der Gründung der Société ist eine erste Stufe jener Entwicklung erreicht, die bei Debussy schließlich zu den differenzierteren Vorstellungen davon führte, was französische Musik sei. Schaut man sich an, was in der Société Nationale in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens aufgeführt wurde, so fällt der große Anteil an Kammermusik und Orchesterwerken auf. Ferner die traditionellen Gattungsbezeichnungen, die sie als direkte Nachkommen des klassisch-romantischen Repertoires erscheinen lassen, Symphonie, symphonische Dichtung, Sonate, Streichquartett. Doch darf man nicht vergessen, dass es Werke dieser Art zuvor in Frankreich kaum gegeben hatte, beziehungsweise dass die vorhandenen Werke fast nie aufgeführt wurden und damit im Grunde nicht existiert hatten. Es fand also ein Neuanfang statt. Emphatisch gesprochen, in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts fiel die Geburt einer eigenständigen französischen Instrumentalmusik. Um zu ermessen, wie sich die französische Musik in einem Zeitraum von rund 20 Jahren entwickelte, an Eigenständigkeit und eigenem Ton gewann, seien Ausschnitte aus drei Orchesterwerken vorgestellt, die im Abstand von jeweils 10 Jahren entstanden und in Konzerten der Société Nationale uraufgeführt wurden. Sie hören den Anfang der symphonischen Dichtung Le Rouet d'Omphale, das Spinnrad der Omphale von Camille Saint-Saëns, 1872 entstanden und im selben Jahr uraufgeführt. Sodann einen Ausschnitt aus César Francks symphonischer Dichtung Le Chasseur Maudit nach Gottfried August Bürgers Ballade Der wilde Jäger, 1883 uraufgeführt. Schließlich den Beginn von Claude Debussys 1892 bis 94 komponiertem Prélude à l'après-midi d'un faune, das 1894 seine Uraufführung in der Société erlebte. Zunächst also der Anfang von Le Rouet d'Omphale von Camille Saint-Saëns. Hören Sie nun einen Ausschnitt aus Le Chasseur Maudit von César Franck. Anfang von L'après-midi d'un faune von Claude Debussy. Das vielleicht auffälligste Merkmal ist die subtile Orchesterbehandlung, durch die sich alle drei Beispiele auszeichnen. Bei Camille Saint-Saëns ist dies besonders am Beginn des Stücks sinnfällig, dem eine Leichtigkeit in der Instrumentation, eine Durchsichtigkeit des Klanges eigen ist, die das schwere Orchesterpathos, wie es sich bei einem großbesetzten Orchester fast von allein einstellt, völlig umgeht. Die anschließende Passage wirkt in Instrumentation und Satzanlage konventioneller, schlägt einen leicht opernhaften Ton an. Gerade im unmittelbaren Kontrast beider Passagen tritt die Neuheit in der delikaten Instrumentation des Anfangs plastisch hervor. Auch César Francs symphonische Dichtung schlägt an der zitierten Stelle durch das kammermusikalisch aufgespaltene Orchester einen neuen, durchaus eigenwilligen Ton an, der sich von der sonst eher robusten, bisweilen fast groben Instrumentation des Stücks deutlich und auffällig abhebt. Bei Debussy schließlich scheint die Idee Hector Berlioz von der Komposition der Klangfarbe an sich verwirklicht zu sein. Der Klangfarbe, die nicht als Mittel zur Verdeutlichung thematischer Strukturen dient, sondern nur sich selbst darstellt. Die musikalische Entwicklung, die sich zwischen Saint-Saëns und Debussy allein auf dem Sektor der Orchestration, des freien Umgangs mit der Klanglichkeit als eines sich emanzipierenden Kompositionsmittels vollzieht, ist so sinnfällig, dass man hier bereits ein Teilziel auf dem Weg zu einer neuen, eigenständigen französischen Musik erreicht sehen kann. Camille Saint-Saëns gab seine Präsidentschaft in der Société Nationale 1886 auf. Der wachsende Einfluss César Francs und seiner Schüler hatte sein Interesse allmählich gemindert und der Vorschlag Vincent d'Indys, auch Werke nicht französischer Komponisten in die Programme einzubeziehen, gab den Ausschlag für seine Demission. Er sah die Idee der Société, das repräsentative Forum für französische Musik zu sein, gefährdet. Doch lässt sich von Dandys Neuerung andererseits das gewachsene Selbstbewusstsein der französischen Komponisten ablesen, die 15 Jahre nach Gründung der Société einen Fundus von Werken aufzuweisen hatten, die sie ausländischen Kompositionen, solchen von Liszt, Brahms, Wagner, Grieg, Mussorgsky, Borodin, Rimsky-Korsakow, direkt gegenüberstellen konnten, ohne den Vergleich fürchten zu müssen. Dennoch entstand als Folge dieser Neuerung allmählich eine innere Spaltung der Société in zwei Parteien, die sich in ihrer Einstellung zum Werk Richard Wagners unterschieden, während der Kreis um Franck und Dandy den Einfluss Wagners nicht als verderblich ansah, als Hemmnis bei der Entwicklung der französischen Musik, ging die andere Partei, deren engagiertester Vertreter Claude Debussy werden sollte, von der These aus, dass nur in einer völligen Abkehr von Wagner die Chance lag, eine spezifisch französische Musik, eine eigene nationale Musiksprache auszubilden. Es gehört zu den Merkwürdigkeiten der französischen Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, dass die ersten erfolgreichen Bemühungen um eine neue französische Musik und der Einfluss Wagners, der sich nach 1870 langsam auf alle Bereiche des kulturellen Lebens ausdehnte, in genauer zeitlicher Parallelität stehen. Hatte der Krieg von 1870-71 das Interesse an deutscher Musik vorübergehend zurückgedrängt, hatte insbesondere Wagners 1870 geschriebene Satire eine Kapitulation wütende Reaktionen ausgelöst und Wagner zum Insulteur de la France, zum Beleidiger Frankreichs werden lassen, so ist das bald wieder erwachende Interesse eines immer breiteren Publikums umso erstaunlicher. Ausschnitte aus Opern Wagners wurden in Konzerten mit Regelmäßigkeit gespielt. Und die Publikumsäußerungen, die Biesrufe und Pfiffe gleichermaßen umfassten, nahmen allmählich den Charakter eines verselbstständigten Rituals an. Auch die literarische Welt wurde auf Wagner aufmerksam. Und eine Reihe von Avantgarde-Schriftstellern und Intellektuellen, Mallarmé, Villiers de l'Isle-Adam, Heusmanns und andere, die in Wagners ästhetischer Theorie Parallelen zum eigenen Schaffen entdeckte, arbeitete an der Zeitschrift Revue Wagnerienne mit, die von 1885 an 3 Jahre lang den Ideen Wagners in überaus wirksamer Weise den Boden bereitete. Die Komponisten konnten sich der Faszination wagnerscher Musik nicht entziehen. Und da in Paris nur Werkausschnitte im Konzertsaal zu hören waren, trat ein großer Teil von ihnen die Reise nach Bayreuth oder München an, um die Opern Wagners auf der Bühne zu sehen. Diese Reisen nahmen den Charakter von Pilger- oder Wallfahrten an und es hieß über sie in einem künstlerisch-praktischen Vademecum für Bayreuth-Fahrer: Nach Bayreuth reist man, wie man will. Zu Fuß, zu Pferd, im Auto, auf dem Fahrrad, mit der Eisenbahn. Aber der wahre Pilger sollte auf Knien dahin reisen. Vincent Dandy, bekannte nach einer Aufführung der Götterdämmerung: Ich habe mir bei Siegfrieds Tod die Augen aus dem Kopf geweint. Ich konnte nicht anders. Gabriel Fauré schrieb an eine Bekannte: Wenn man Wagner nicht in Bayreuth gehört hat, so hat man überhaupt nichts gehört. Nehmen Sie einen Haufen Taschentücher mit, denn Sie werden viel weinen. Nehmen Sie auch ein Beruhigungsmittel, weil Sie in Begeisterung bis nahe ans Delirium geraten werden. Selbst Saint-Saëns, der sich nicht zu den Wagnerianern zählte, sagte von sich: Lange habe ich über den Werken Richard Wagners gesessen. Ihr Studium hat mir höchsten Genuss bereitet. Und die Aufführungen seiner Werke hinterließen in mir einen tiefen Eindruck, den sämtliche Theorien der Welt mich weder vergessen noch verleugnen lassen. Und Debussy, der 1888 und 1889 in Bayreuth war, gab im Rückblick freimütig zu: Ich war damals Wagnerianer, bis zur Missachtung der einfachsten Gebote der Höflichkeit. Dass die Wagnersche Droge, das Wagnersche Opium, wie es in der Musikpresse hieß, oder der Zauberbann Bayreuth, wie Debussy sagte, die neu entstehenden Werke französischer Komponisten nicht unbeeinflusst ließ, liegt auf der Hand. Zahlreiche Kompositionen entstanden, die in der Stoffwahl, der Behandlung der Singstimmen, der Orchestrierung, dem Satz, der Harmonik, der formalen Anlage eine besondere, deutlich hörbare Art der Wagner-Verehrung bekundeten. Selbst in einer Oper wie König Artus von Ernest Chausson, die einen eigenen und durchaus französischen Ton anschlägt, finden sich Stellen, deren Herkunft nicht zweifelhaft ist. Hören Sie 2 Beispiele im Vergleich. Eine Passage aus der Ouvertüre zu König Artus und danach einen Ausschnitt aus Wagners Götterdämmerung. in der offenbar die Szene von Siegfrieds Tod Vorbild und Inspirationsquelle für Chausson war. Der Übergang von Chaussons Vorspiel in die erste Szene, in der die eben gehörte Passage mehrfach wieder auftaucht, erinnert in ihrer leitmotivartigen Technik an Wagner. Doch war es andererseits derselbe Chausson, der schon früh die Gefahr erkannt hatte, durch allzu direkte Anlehnung an Wagner in Abhängigkeit und Unselbstständigkeit zu verfallen. Der Komponist Emmanuel Chabrier stellte nach einer Aufführung von Tristan und Isolde resigniert fest: In diesem Werk steckt genug Musik für ein ganzes Jahrhundert. Der Mann hat uns nichts mehr zu tun übrig gelassen. Bei Chausson regte sich Widerstand gegen diesen fürchterlichen Wagner, der mir meinen Weg verstellt. Er appellierte an die Komponisten, ihren Weg in der Abkehr von Wagner zu sehen. Il faut nous dewagneriser. Wir müssen uns von Wagner lösen. Vielleicht markiert der Appell Chaussons erstmals deutlich einen Punkt, an dem der sehr allgemeine Aufruf, französische Musik zu schreiben, an dem das vage Suchen danach, welches die Eigenschaften einer französischen Musik sein könnten, sich zu einem präziseren Inhalt verdichtet. Fortan wird die Vorstellung von französischer Musik auch von ihrem Gegenbild geprägt, der wagnerschen oder genauer der deutschen Musik im Allgemeinen. Aus diesem Gegensatz gewinnt auch Debussys Propagierung einer eigenständigen nationalen Musik ihre Konturen. Seine Definitionen des Französischen werden weitgehend in Abgrenzung zu Wagner formuliert, dessen Musik er als der französischen diametral entgegengesetzt empfindet. Was wird nun der deutschen Musik im Einzelnen vorgeworfen? Hören wir Debussy selbst in einem Querschnitt durch seine Schriften. Beanstandet werden die deutschen Längen und Tiefen. Dagegen steht auf französischer Seite Genauigkeit und Gedrängtheit in der Form. Beanstandet ferner der gelehrte Schwulst, die auf die Spitze getriebene Kompliziertheit. Dagegen Einfachheit und Natürlichkeit. Ferner die Aufblähung des Orchesters, der Wortschwall. Dagegen die lichte Klarheit, die einfache und natürliche Deklamation, Klarheit im Ausdruck. Und schließlich die Neigung, alles mit dem Holzhammer zu erklären. Dagegen in Frankreich Eleganz, Geist und Form, der Wunsch oder das Vermögen, Freude zu bereiten. Hört man Debussys 1897 auf 98 komponierte Chanson de Bilitis, so scheint seine Definition französische Musik, das heißt Klarheit, Eleganz, einfache und natürliche Deklamation, die französische Musik will vor allem erfreuen, wie für diese Musik geschrieben. Ihr kompositorisches Raffinement verbirgt sich hinter einer stilisierten, scheinbaren Einfachheit, die preziös ist, aber schlicht wirkt und als eine Art zurückgenommene Heiterkeit erscheint. Und Debussys Bemerkung zum Text von Pelléas und Mélisande: Es herrscht hier eine zauberisch beschwörende Sprache, deren sensible Nuancen ihre Weiterführung in der Musik und ihrem orchestralen Klangkolorit finden konnten, könnte gleichermaßen über der ersten der Bellitis-Vertonungen, La Flûte de Pan, stehen. Auf dem Weg der französischen Musik zu sich selbst bedeuteten die Abkehr von Wagner und die Zusammenfassung alles dessen, was französische Musik nicht sein sollte oder ihrer Tradition nach nicht war, eine Art negativer Definition. Der nächste Schritt bestand in dem Versuch, sich der echten Tradition, die abgerissen und verschüttet war, wieder zu versichern, um positive Leitbilder zu finden. Und Debussy wählt als Gegenfigur zu Wagner den französischen Komponisten Jean-Philippe Rameau, dessen Musik er als Inbegriff französischer Eigenart empfindet. Hier findet er jene Klarheit, die er bei Wagner vergebens sucht, jene natürliche Deklamation, bei der die Wahrheit des Ausdrucks nicht unter Klang und Wortschwall begraben liegt. Und besonders beeindruckt ihn Rameaus eigentümliche, dem konventionellen, sich entziehende Behandlung der Harmonik. Hören Sie einen Ausschnitt aus einem Rondeau für Cembalo von Jean-Philippe Rameau, das den Titel Les Cyclopes, die Zyklopen, trägt. Das zweistimmig notierte Stück besteht genau genommen aus drei Stimmen. Der Melodie einer tiefen Bassstimme, die von einem orgelpunktartigen Ton D bestimmt wird, und einer Mittelstimme, in der eine Spielfigur aus steigender und fallender Terz ständig auf verschiedene Stufen versetzt erscheint. Dem Satz ist etwas Sperriges eigen und er wirkt trotz aller rhythmischen Bewegung merkwürdig starr. Über dem beharrlich wiederholten D des Basses kommen Mittel- und Oberstimme nicht zu wirklicher Entfaltung. So findet in der Mittelstimme kein eigentlicher harmonischer Fortgang statt. Vielmehr gerät sie, statt sich von der anfänglichen D-Moll-Tonika zu entfernen, immer aufs Neue, nach jeweils nur einem einzigen Zwischenakkord nach D-Moll zurück. Diese kurzschrittigen Harmoniewechsel bringen zusammen mit den stereotypen Begleitfiguren den Eindruck eines hartnäckigen Auf-der-Stelle-Tretens hervor und einer widerborstigen harmonischen Begleitung, die den melodischen Elan der Oberstimme immer wieder hemmt. Ein ums andere Mal hebt sie, frei einsetzend und mit langer Überbindung beim Ton A an, doch es bleibt bei der großen Geste, eine große Linie entsteht daraus nicht. Und statt melodischer Entwicklung gibt es nur Wiederholung. Auch eine Kadenz nach D-Moll wird nicht zum Ausgangspunkt für Neues. Dasselbe Spiel, der Orgelpunkt, die an ihm zerrenden Stimmen, beginnt von Neuem. Vielleicht waren es Züge wie die eben geschilderten, die Debussy an der Musik Rameaus besonders interessierten. Ein ungewöhnlicher Umgang mit den kompositorischen Mitteln der Zeit, das Abweichen von Konventionen, ohne diese doch zu verleugnen. In dem eben gehörten Stück würde das bedeuten, eine kontrapunktische Stimmführung, die sich mit einer gewissen Rigorosität über die gewohnten Rücksichten auf den Zusammenklang hinwegsetzt und eine Harmonik, die eigensinnig die üblichen Wege vermeidet. Eine ganz ähnliche Satzanlage findet sich im letzten Satz der Suite Bergamasque von Claude Debussy. Auch hier eine sich wiederholende Melodie über durchlaufenden, akkordisch gebrochenen stereotypen Begleitfiguren. Debussys Melodie entfaltet sich freier als die Rameaus und in der Begleitung finden sich ausgeprägtere harmonische Wechsel. Und obwohl auch Debussys Komposition von Elementen des hartnäckigen, insistierenden deutlich hörbar bestimmt wird, die anhaltenden Achtelfiguren der Begleitung, der immer wiederkehrende Ton Fis in beiden Stimmen, ist der Satzanlage im Ganzen eine Geschmeidigkeit eigen, die der Komposition Rameaus abgeht. Hören Sie noch einmal beide Stücke im Vergleich. Vielleicht ist es nicht abwegig, in Debussys Komposition eine unausgesprochene Hommage à Rameau zu vermuten, in der gezeigt wird, auf welche Weise Eigenheiten einer vergangenen Musik in eine zeitgenössische Musiksprache übersetzt zu neuer Bedeutung gelangen können. Völlig anders hingegen klingt die von Debussy selbst mit Hommage à Rameau überschriebene Komposition. Eine meditativ anmutende Musik, in der mit Ausnahme der Spielanweisung, langsam und ernst im Stil einer Sarabande, nichts auf das barocke Vorbild hinzudeuten scheint. Doch gibt es vielleicht eine indirekte Beziehung, denn die farben- und nuancenreiche Harmonik, die Debussy immer wieder an Rameaus Musik rühmend hervorhob, eine Sensibilität in der Harmonik, wie er sagte, zeichnet auch seine eigenen Kompositionen und hier die Hommage à Rameau unverkennbar aus. Thank you. Debussy, musicien français. Wir denken in germanischen Formen. Der Bau der Phrasen, ihre Entwicklung, ihre Logik, ihr Gleichgewicht, die ganze musikalische Rhetorik, die Grammatik der Komposition, kommt uns aus einer fremden Gedankenwelt, die langsam von den deutschen Meistern ausgearbeitet wurde. Niemals war diese Herrschaft vollständiger und drückender als nach dem Sieg Wagners. Claude Debussys drei symphonische Skizzen für Orchester, La Mer, lösten nach ihrer Uraufführung im Jahre 1905 bei vielen Zuhörern weniger Widerspruch als Ratlosigkeit aus. Vermisste ein Teil des Publikums deutlichere, programmatische oder illustrative Züge, dem Titel entsprechend, unter dem man sich offenbar ein monumentales Naturtableau vorgestellt hatte. So beklagte eine andere Gruppe, dass diesem Werk von symphonischem Zuschnitt alle symphonischen Eigenheiten wie prägnante Thematik, Themengegensätze, durchführungsartige Entwicklungsteile fehlten. Beide Gruppen hatten im Grunde etwas für das Stück Wesentliches bemerkt. Nur hatten sie es negativ interpretiert, das von Debussy intendierte als Mangel empfunden. Für die traditionelle europäische Musik gehörte das Moment der Entwicklung zur Idee musikalischer Formbildung. Debussy aber gibt diese Möglichkeit, der die meisten seiner Zeitgenossen noch folgten, weitgehend auf. Entwicklungen, final gerichtete Prozesse treten zurück und er komponiert stattdessen die entwicklungslose Fläche, den stehenden Moment, die angehaltene Zeit. Deshalb finden sich bei ihm kaum Themen, wie sie bis in seine Zeit die symphonischen Werke bestimmten. Und auch von Motiven lässt sich oft nur mit Einschränkung sprechen, da sie nicht mehr als Beweger des musikalischen Geschehens agieren. Musikalischer Zusammenhang entsteht bei Debussy auf andere Art. Häufig findet sich in seinen Werken ein Prinzip, das gleichsam die Entstehung des Elementaren zum Gegenstand der Musik macht. Der Einzelton, der sich zur Linie oder zum Klang entfaltet. Der Klang, der sich zur Fläche dehnt, die Fläche, die zu anderen Flächen korrespondierend oder kontrastierend in Beziehung tritt. Wir finden bei Debussy etwas wie Entfaltung, das Hervorgehen immer neuer Formen aus einer gleichen Grundsubstanz. Ton, Intervall, Akkord. Da dieselben durch substanzielle Gleichheit verwandten Elemente immer wieder unter einer anderen Außenseite auftreten, in ständiger Veränderung begriffen sind, herrscht anstelle von Kontrast, Spannung und Entspannung eine Art immerwährender Variation, in der die Zeit gleichsam stehen bleibt, das Stück um sich selbst kreist. Hören Sie den Anfang von La Mer. In diesem Stück von vornherein gegeben. Weder ein fester tonaler Bezugsrahmen, noch eine Kadenz, kein Thema oder Motiv, das man als feste Gestalt erlebte oder nachsingen könnte. Vielmehr entsteht alles, erscheint auch Elementares als Ergebnis und nicht als Voraussetzung von Komposition. Man hört über 9 Takte hinweg in den Kontrabässen einen Orgelpunkt, das heißt einen langgehaltenen Ton, der durch einzelne Bassinstrumente zusätzlich jeweils am Taktanfang und auf der Taktmitte durch ein Pizzicato rhythmisch akzentuiert und in den Pauken durch leise Wirbel in eine oszillierende Bewegung gebracht wird. Von diesem Klanggrund lösen sich allmählich einzelne Töne, wie die glockenartig wechselnden Töne Fis und Gis der beiden Harfen und dieselben Töne, rhythmisch verkürzt, in den Violoncelli. Zugleich beginnt die Bratsche, sich aus dem entstehenden, wachsenden Klang mit einer aufsteigenden Intervallgeste herauszuheben, in der das Sekundintervall Fis-Gis sowie seine Transposition H-Cis der zuvor eingetretenen Stimmen wieder auftaucht. Alle Töne und Intervalle, die wie melodische Dehnungen des Orgelpunkts anmuten, tauchen in der Folge unter verschiedenen Aspekten auf. Die Aufwärtsrichtung des Sekundintervalls wird umgekehrt, zum Beispiel in der Oboe. Auf- und absteigende Sekunden erklingen an derselben Stelle zusammen. In den Bässen wird die Sekunde zur Pendelbewegung erweitert, vielleicht der stilisierte, äußerst verlangsamte Anfangstriller der Pauken oder eine wiederkehrende Zusammenziehung der auf- und absteigenden Anfangssekunde. Nimmt man alle diese Detailbeobachtungen zusammen, sie lassen sich mühelos fortsetzen, so entsteht ein Bild, das einem an klassisch-romantische Instrumentalmusik gewöhnten Hörer in der Tat seltsam vorkommen mag. Denn es hat sich kein Thema gebildet, keine thematische Entwicklung hat stattgefunden. Vielmehr ist eine Art entfalteter Einstimmigkeit entstanden, in der die Intervalle und melodischen Gesten gleichsam zufällig auftauchen, wie Erinnerungsbruchstücke assoziativ aufeinander reagieren und weder eine bestimmte Richtung noch ein Ziel zu verfolgen scheinen. Die Bemerkung, die Debussy dem Liederzyklus Kinderstube des russischen Komponisten Modest Mussorgsky widmete, lesen sich wie eine Interpretation seines eigenen Kompositionsverfahrens. Die Frage nach irgendeiner Form stellt sich nicht mehr. Oder diese Form ist jedenfalls so vielschichtig, dass sie sich unmöglich mit den bestehenden, man könnte sagen gesetzlich verordneten Formen, in Einklang bringen lässt. Das Ganze setzt sich zusammen aus kleinen, aufeinanderfolgenden Wendungen, die durch ein geheimnisvolles Band und die Gabe lichter Helligkeit miteinander verbunden sind und empfängt von daher seinen Halt. Wenn im Anfangsteil der Komposition La Mer die Stimmen schließlich wieder ihren Ausgangspunkt erreicht haben, den Ton H mit der darüberliegenden Quinte Fis und der steigenden Sekunde Gis, so erscheint die ganze Einleitung wie eine ausgedehnte Fläche, ein statisches Gebilde, in dem nur scheinbar Bewegung herrscht und in dem, wie auf einer Kreislinie, das Verlassen eines Ausgangspunktes immer zugleich wieder eine Annäherung an ihn bedeutet. Sie hörten die 22. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte. Debussy und das Französische in der Musik von Dr. Renate Groth. Das Thema der 23. Kollegstunde, Schönberg und Strawinsky. Zwei Wege der neuen Musik von Professor Dr. Volker Scherlies.